mal wieder Alleluja. Jetzt geht los. Trägen am Bar, trägen am Bar, trägen am Bar mit dem Riemen. Man, der Mensch, nix hier doch nicht. Et wozu erst am Rennen? Ich finde Köln total attraktiv, aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Thank you. Ich kann mir den Kölsch sparen nicht an. Ja, Bades. der Zug, der ganze Müll und der ganze Schiff da drumherum. Yeah. bei dir. Nee, was? Wir sind schön. Bisschen was zum Schunkeln. Perfekt! Ich bin da mit dem Nippel, wenn nach rechts rausziehen. Also, ich bin da einfach nur Straße, euer Bus steht bereit. Links im Bagageort, nicht mit der Rückfahrt. Nicht mehr weiter.